Neulich ging ich die Straße lang. In den Gesichtern der Leute sah ich, ich wäre eigentlich bedeutungslos. Es beleidigte mich förmlich zu denken, ich wäre überhaupt ohne jeglichen Sinn auf dieser Erde, in Deutschland. Schade fand ich, weshalb ich immer noch ohne Führerschein, ohne Arbeit bin. Schuld waren die Drogen, natürlich. Ich fragte mich, was ist mit dem Faschismus, der schon einem rechten Regime gleichte, in dem ich lebte und um damit klarzukommen, mich betäubte. Schade fand ich dann, dass das heute bedeutungslos scheint. Ich wurde wieder mal aggressiv. Ihr habt eure eigene Schande realisiert, eure eigene Scheiße auch in der Politik legalisiert. Nun seht, wie der arme Junge aus dem Ghetto zu der Aktivität der Gamorra reagiert, wie ihr dazu steht und selbst staunt, wie sie agiert. Ihr habt eure eigene Schande realisiert, eure eigene Scheiße auch in der Politik legalisiert. Nun seht, wie der arme Junge aus dem Ghetto zu der Aktivität der Gamorra reagiert und wie er dazu steht und selbst staunt, wie sie agiert. Bist du infiziert, bin ich infiziert, werden dann deine Taten indiziert. Welcher Typ Mensch wird hier identifiziert? Dein Kampf, deine Rachsucht entstand hier. Du bist doch nicht etwa für Macht und Gier. Weshalb treibt dich die Kraft, bis sie dir gehört? Willst du denn auch nicht, dass deine Wut aufhört? Komm, sag, bist du angeturnt? Komm, sag, bist du angeturnt? Sei genial, sei wie ein Vampir. Ich bin infiziert, sei auch infiziert. Bist nicht die Masse der deutschen Gesellschaft, nicht mehr als Feigling identifiziert. Ein Gewinner ist der, der mit rebelliert. Denn wir sollten sein wie Brüder hier. Deutschland ist dein, ist mein, ist unser aller Revier. Darüber sing ich hier. Komm, komm, tanz dein Freudentanz mit mir. Denn viele wollen Rache hier. Sie haben es sich nicht einfach so ausgedacht. Rachsucht ist unsere Gier. Frag dich bloß, wieso, weshalb entstand sie hier? Wir kämpfen eigentlich schon seit unser Kindes an hier. Sei cool, rap mit mir. Das ist korrekt, sag ich dir. Sei cool, rap mit mir. Das ist korrekt, sag ich dir. Das ist korrekt, sag ich dir. Unsere Seele wandert nicht einfach so, ausgebeutet und geschändet, weg von hier. Satanius, continuous, consciousness, and do not be clueless. I hope this, be born a shining purist. New fate, without any hate. Hey, your soul is brave. Gamora feeling. Yes, yes, feelings, yes, feelings, yes, feelings. Gamora call, Gamora call, Gamora call. More Kalashnikovs, yeah.